Wer sind die rechtmäßigen Hirten der Kirche? Und so wichtig heute sogar zu sehen, dass es eben keine gibt. Sind alle, die Anteil haben am Hirtenamt, wie es ganz am Schluss zusammengefasst ist. Die rechtmäßigen Hirten der Kirche sind der oberste Hirte in Rom, nämlich der Papst, welcher der universale Hirte ist, und die Bischöfe, die mit dem Papst vereint sind, in Einheit stehen. Außerdem haben unter den Bischöfen und dem Papst die übrigen Priester und besonders die Pfarrer Anteil am Hirtenamt. Insofern sie vom Papst oder von ihrem Bischof gesandt sind, ja, haben sie Anteil am Hirtenamt. Und das eigentliche Hirtenamt gibt es eben momentan nicht. Das eigentliche Leitungsamt in der Kirche. Das fällt auf Christus zurück, der es wieder jemandem mitteilen muss, bis das geschieht. Lebt die Kirche in einem Zustand, der muss ihrer Autorität, der sichtbaren menschlichen Autorität, Stellvertreterschaft Christi, beraubt ist. Was nicht sein sollte, aber durch die Bosheit der Menschen ist es eben dazu gekommen. Warum sagte, dass der oberste Hirte in Rom universaler Hirte der Kirche ist? Das ist ja auch das erste Vatikanische Konzil, das Vatikanische Konzil feierlich gelehrt hat. Zweite Vatikanum dann ein bisschen das Gegenteil. Da plötzlich zwei oberste Hirten haben, zwei oberste Leitungsinstanzen, der Papst und das Kollegium der Bischöfe zusammen mit dem Papst. Große Häresie der Kollegialität.